1 live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Ich möchte dir und euch einen wunderschönen guten Abend wünschen. Mein Name ist Klaus Vier hier bei 1 live 4. Ich freue mich, heute in den kommenden knapp 3 Stunden hier unter anderem eine Reihe von Tracks meines englischen Lieblingslabels präsentieren zu können. Das ist nach wie vor das englische Label Planet Moo, das seit jeher mit einem bizarren Mix aus Hardcore, Breakbeat, Dubstep, kaputtem Ambient, vielen anderen Sachen daherkommt. Viele Sachen, die man hassen möchte, aber viel, viel mehr, die liebenswert sind. Die 200. Veröffentlichung bei Planet Moo liegt an. Natürlich wird er gefeiert mit einer Compilation, die heißt 10 Tons Heavy, also 10 Tonnen schwer. Und daraus hören wir zunächst hier mal diesen Track, der stammt von Bengar. Thank you. 4. Ich hoffe, du bist mir nicht zu böse, wenn ich hier ein paar Sätze loswerde über einen Track, den ich schon wiederholt und immer auch sehr gerne gespielt habe. Er stammt von Distance und heißt Delight. Ich hatte eben angefangen mit Bengar und seinem Track Killers About aus der Compilation 10 Tons Heavy. mit der das britische Label Planet Mu seine 200. Veröffentlichung begeht. Danach kam Musik von einem kanadischen Trio, unverkennbar ein Techno-Track, der, was das ganze Album betrifft, häufig mit sehr swingenden Basslines versehen wird. Nicht zufällig der Name der drei aus Kanada um den wohl bekanntesten unter ihnen Matthew Johnson. Sie nennen sich Cobblestone Jazz und haben ein fantastisches Album veröffentlicht, kommt als Doppel-CD mit einer voll ausgespielten CD, auf der zweiten ein paar Live-Tracks. 23 Seconds heißt dieses Album, auf dem es aber auch wimmelt von alten und uralten Keyboards. Das ist ganz fantastisch. Man hört so alte Fafisa-Sounds, die oft so wie Lichtstrahlen durch die Tracks gleiten, als hätte man irgendeinen Komet gerade vorbeirauschen sehen. Das ist fantastisch und ich habe bewusst einen Track ausgesucht, in dem das ganze Archiv an alten Keyboards von Cobblestone Jazz mal zu hören war, nämlich High Torch. Danach kam eine sehr reduzierte Nummer von der norwegischen Band Super Silent. Das ist abstrakter Jazz, der sich oft nur in grunge-artigen Elektrosmog, wenn man das überhaupt so sagen kann, artigen Geräuschen, Wabern ergeht. Bisweilen dann aber doch Instrumente hat, die sich darüber erheben und die dem Ganzen so etwas wie einen Ansatz von, na, ich sag mal, traditionellem Jazz geben können. Super Silent mit neuem Album, es ist das 8. in 10 Jahren. Die Tracks sind durchnummeriert, ich habe die Nummer 4 gespielt. Distance haben wir gerade gehört und jetzt kommt ein weiterer gespreizter, abstrakter Dubstep-Track von einem Mann, der mich schon im letzten Jahr begeistert hat. Er heißt Barry Lynn, er kommt aus England. Sein Album im letzten Jahr war so der Knaller vor dem Burial-Album. Er heißt Boxcutter. Sein neues Album ist jetzt hier, Glyphic, daraus hören wir den Titeltrack. We'll be right back. Das Album aus dem letzten Jahr schon sehr stark. Ich sag mal ganz platt, dieses ist noch eine ganze Ecke besser. Die Tracks sind nicht so fiebrig und teilweise selbstzerstörerisch unterwegs, wie das im letzten Jahr der Fall war. Hier, um es mal erneut platt zu sagen, existiert eine ganz andere Schönheit, eine Ästhetik und auch eine andere Relaxedheit, als das vorher noch der Fall war. Glyphic heißt dieses Album von Boxcutter mit Eskapaden in Sachen Jungle, Dubstep, abstrakter Elektronik. Wunderbar geraten. Glyphic hier ist der Titeltrack des Ganzen. Thank you. hear me massive. Want to see some rocks in the air. Let me see some gunfinger in the air. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet sentiment. Yeah, you be massive. Du bist über 1 Live 4. Ich finde diesen Titel nach wie vor bezaubernd. Er ist 14, vielleicht auch 15 Jahre alt. Ich schätze 92, 93, ich kann ihn nicht genau datieren, weil alle Zeitdatenangaben hier auf diesem Track fehlen. Er stammt von Donovan Bad Boy Smith, der damals geschrieben hat, irgendwer in Bristol, wo er häufig war, hätte ihm diesen Spitznamen gegeben. Bad Boy Twisted Girl ist der Titel, den ich gespielt habe. Nach einem Track, jetzt muss ich schauen, Sekunde, das kriegen wir aber hin. Natürlich, von wem denn sonst? Von Chromestar. Wenn du es eben schaffen kannst, wenn so Dubstep-Sachen so nicht spurlos an dir vorbeigehen, dann guck doch mal, ob du die unbetitelte EP von Chromestar auf Marksman Dubs, diesem Label, erwischen kannst, sind 4 Tracks drauf. Insbesondere 2 so sonnendurchflutet, unheimlich soulig und sehr langsam. Rags ist einer, den ich eben gespielt habe von Chromestar, danach Donovan Bad Boy Smith. Und davor hatten wir, das hatte ich aber gesagt, einen Titel gehört vom Boxcutter. wunderschön. Musik, Musik, Musik. Gerne wird Musik verglichen, von mir ja auch. Und gerade bei Leuten, die aus menschenleeren Gegenden kommen, greift Mann oder Frau gerne zu dem Vergleich der Landschaften. Man möchte diesen Leuten ständig andichten, weil da niemand sonst rumläuft. Außer ihnen gucken sie wahrscheinlich den ganzen Tag in die Landschaft, in die Berge, in irgendwelche blauen Seen. Ob die wirklich blau sind, steht dann auf einem ganz anderen Papier und lassen sich davon inspirieren. Mir ist das irgendwie schon seit vielen, vielen Jahren viel zu platt. Ich hüte mich eigentlich in aller Regel davor, das zu tun. Würde hier aber einfach mal eine Ausnahme machen wollen bei dem Isländer Valgeir Sigurdsson. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass wenn ich seine Musik höre, vor meinem geistigen Auge isländische Landschaften auftauchen. Das ist wirklich sehr tiefgründig, hat ein fantastisches Hinten, wunderschöne Horizonte, diese Musik. Sie ist sehr spannend, ständig verschiebt sich etwas, als würde man auch in der Landschaft den Kopf ständig drehen und immer neue Facetten und Blickwinkel da einnehmen wollen. Die Platte wird bei den Leuten, die ich kenne, sehr positiv aufgenommen, allerdings auch ein bisschen kontrovers diskutiert, denn auf diesem Album gibt es ein paar Gaststimmen, die sind nicht ohne, die gehören unter anderem Bonnie Prince Billy, aber wir wollen frei sein, wir wollen diese wunderschönen Tracks nicht eingeengt hören durch irgendwelche Stimmen. Und mit Interesse habe ich festgestellt, dass alle so etwas flüsternd und heimlich sagen, die 2-3 Stücke mit Bonnie Prince Billy finden sie gar nicht so gut. Die Instrumentaltracks, glücklicherweise nach meiner Zählweise hier in der Mehrheit, sind viel, viel schöner. Valgeir Sigurdsson Equilibrium, so heißt sein Album, das jetzt vor 2-3 Wochen erschienen ist. Ein Mann, der schon mit Björk, Maps und, was nur wenige wissen, es wurde mir gesteckt, auch zuletzt mit Coco Rosi gearbeitet hat. Valgeir Sigurdsson Equilibrium, das Album. Dieser Mann kommt aus Argentinien. Auch ein guter Kandidat. Alejandro Franov heißt er. Kali, sein Album, zeigt ihn als Multi-Instrumentalisten. Wir gehen mit ihm auch gewissermaßen in die Infos. Er spielt Sitar, Harfe, eine Reihe von anderen Instrumenten. Kali, das Album. Hier ist die Musik daraus. Thank you. 1Live 4. Ja, schön, es geht hier weiter mit 1Live 4. Ganz kurz ein, zwei Sätze zu The Making of, also wie das hier manchmal so passiert. Ich glaube, die meisten wissen das aber auch. Ich spiele hier 3 Stunden jeden Sonntag von 10 bis 1 einen Mix, im Prinzip aus Vinyls und CDs. Das sind so hier im Wesentlichen die Tonquellen, mit denen ich dir auf den Pelz rücke. Gerade bei den Vinyls ist es oft sehr schwierig, jetzt für mich im Vorfeld zu checken, wie lang ist der entsprechende Track. Ich mache das so Pi mal Daumen, komme in aller Regel da eigentlich auch ganz gut mit klar. Manchmal aber vertue ich mich so um 3-4 Minuten. Eben war das so, denn mein Plan, jetzt komme ich langsam auf den Punkt, war eigentlich gewesen, von Alejandro Franov aus Argentinien, den ich eben mit einem Titel gespielt habe, einen weiteren zu spielen. Die Titel gehen so wunderbar ineinander über. Also diesen Genuss können wir uns jetzt nicht hier genehmigen. Trotzdem, aus Kali, seinem Album, kommt hier der entsprechende 2. Track. Ein paar Minuten später als geplant. Ich denke, das ist kein Drama. So. Thank you. Live 4. Ich mache hier einen kleinen Break. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir gerade eine interessante Nummer gehört haben. Ich bin mir sicher, in den letzten Jahren sind möglicherweise hier oder da Dissertations-, Diplom-, Magisterarbeiten, weiß der Henker, zum Thema die Kuhglocke in der Popmusik geschrieben worden. Wenn nicht, es hätte zumindest doch schon Sinn gemacht. Mir persönlich sind diese Kuhglocken, seit ich im Grunde denken kann, über den Weg gelaufen. Auf zahlreichen Konzerten und wenn ich da auf irgendwelchen Trips nach Griechenland oder sonst wo, wenn die Ziegen da durch die Berge laufen, jeder einzelne von ihnen, oder sei es auch nur im Schwarzwald, die Kühe eigentlich, man kommt mit Glocken, also ohne Glocken eigentlich gar nicht durchs Leben. Weihnachten, Ostern, was mag es da noch alles geben? Tatsache ist, irgendwann gehen diese Dinger dir eigentlich ziemlich auf die Nerven. Umso erstaunlicher finde ich, was nach all der Reanimation, insbesondere der Glocken-Percussion innerhalb der Disco-Musik, die vor einigen Jahren angestellt wurde von Radio 4, von LCD Sound System, was der Typ, den wir hier gerade gehört haben, an Penetranz mit seinen Glockensounds hier verbreitet, finde ich persönlich sehr imponierend. Er kommt aus Neuseeland, heißt Nick Harty und hat ja hier nicht nur Glockensounds zu bieten, sondern auch so ganz merkwürdige Lo-Fi-Science-Fiction-Sounds, so als gelte es irgendeine Raumfahrgeschichte oder ein B-Movie aus den späten 50er Jahren, Anfang 60er Jahre zu bestücken. Ganz interessante Nummer, die heißt Smokescreen. Und dieser Nick Harty, ich habe ihn bürgerlich hier beim Namen genannt, nennt sich Shocking Pinks. Kommt wie gesagt aus Neuseeland und der Weg, wie er der DFA-Crew aus New York letztendlich über den Weg und aufgefallen ist, gelaufen ist, den kann ich nicht genau nachzeichnen. Tatsache ist aber, es kommt in Kürze ein Album von ihm, von Shocking Pinks heraus und das ist der mir geläufige Appetizer daraus, nämlich Smokescreen, den ich ausgesprochen interessant finde. Davor haben wir Milky Globe and Friends gehört. Hinter Milky Globe steckt ein Typ namens John Tai, dem gehört seit über 10 Jahren das Low Recordings Label. Er ist also der Labelchef und hat mit vielen Freunden eine sehr abwechslungsreiche, interessante Platte gemacht. Die heißt entsprechend Milky Globe and Friends. Schau mal kurz auf die Uhr, wir müssen gleich nochmal auf die Straße schauen, das werden wir aber schaffen, es sind ein paar Staus heute Abend. Weitermachen möchte ich mit einer Band aus Österreich. Viele Leute sagen immer, die Franzosen können keinen Rock'n'Roll. Das ist der Satz, der mir in den letzten 20 Jahren am häufigsten über den Weg gelaufen ist, den ich unsinnig wie nur was fand und auch heute noch finde. Ich persönlich hatte immer Probleme mit Österreichern. Nimmt man mal die österreichische Band Naked Lunch, jetzt kommen wohl aus Österreich, zur Seite. Ich kann mich nur an eine gute österreichische Rockband erinnern, jetzt mal aus der Hüfte spontan. Es war eine Band aus Wien, die hießen Die Brüder. Die habe ich damals öfter gesehen, als ich mit den Bollock Brothers unterwegs war. Und irgendwann ging ich, die spielten in einem Vorprogramm, irgendwann ging ich hin zu Jock, dem Sänger der Bollock Brothers, und sagte, hör mal, diese Vorgruppe, Die Brüder aus Wien, ich finde die ziemlich gut. Da verzog der Jock sein Gesicht und ein oder zwei Tage später ging er zu der Band hin, Die Brüder, und schmiss sie aus dem Vorprogramm. Das ist das, was man mit guten Vorgruppen macht. Weg damit! Wer braucht denn gute Vorgruppen, wenn er selber die Top-Act-Band ist? Das ist ganz gefährlich. Also, by the way, hier nebenbei mal angemerkt, wenn du irgendwelche Musiker kennst, die Vorprogramm gemacht haben und dir erzählen, wir sind rausgeflogen aus der laufenden Tour, das ist im Grunde das beste Kompliment, was eine solche Band einstecken kann. Also, die Brüder wandern weg, hab nie mehr was von ihnen gehört und erzähl das Ganze überhaupt auch nur, weil mir jetzt hier eine Band aus Österreich auffällt. Ich kann mir nicht helfen, die sind gut. Die heißen TNT Jackson. Und Across the Towers ist ihr Album und auch hier stelle ich mir die Frage, wie ist der Typ hier als Gast auf das Album gekommen? Fakt ist, er ist es, aber wie er darauf gekommen ist, das weiß ich nicht. Die Rede ist von Eddie, dem Sänger der britischen Band Art Brew. Hier ist TNT Jackson mit dem besagten Titel, wo Eddie seine Stimme erhebt, wieder so eine kuriose Geschichte aus Anfang der 80er erzählt. Der Titel heißt Push It, aus einem echt guten, groovigen, nennen wir es einfach Elektro-Punk-Disco-Album, mit den drei Begriffen ist das, glaube ich, ganz gut abgedeckt, von TNT Jackson. Dieses Album heißt Across the Towers. Outside, no AC. The car stereo ate up my tapes. There ain't nothing like good old CDs. So I passed out next to my tent. Some ugly girl stole my cigarettes. I asked someone how to beg for smokes and rush it. He said, go ahead and try, but just don't push it. Ah, push it. I push it. I push it. I push it. Crowded toilets, not a light. I met some girl wearing shades at night. At least she had a golden pack of fags. I wouldn't understand a word, no matter how hard I tried. I heard baby shambles whinge on the stage. This place just started to pain my neck. It came to me how to beg for sticks in Russia. I said, die my cigarette too. Hot some, yeah, push it. Ah, push it. Ah, push it. Ah, push it. Ah, push it. Find his tents and it's getting dark, isn't it? No, he's got the torch. Yeah, he's got the torch. Ah, oh, no, I lost it. It was, he said he met back at the tent. But the, all tents look the same, don't they? It's not like the Beef Festival, is it? I'm trying with his mobile. What? I don't know. No, there's no signal. I don't know. Well, definitely not here. I don't know about Croatia, but definitely not here. Yeah, what are you drinking? Sounds disgusting. What's that? I don't know. She's delicious. Eins live. Vier. So, jetzt habe ich ein bisschen Spaß bekommen an Tracks, die auch ruhig mal ein bisschen kürzer sein dürfen. Aus diesem verrückten Melting Pot New York wieder mal eine Band. Für viele wird der Name relativ neu klingen. Tatsächlich geht die Gründung dieser Band schon weit in die 90er Jahre zurück. Die haben es wirklich meisterhaft verstanden, in all den Jahren sehr schattig und sehr untergründig zu agieren. Die Rede ist von Les Savis Pfaff und jetzt ihrem neuen Album Let's Stay Friends. Lass uns Freunde bleiben, aus dem ich mal hier diesen Titel spiele, in dem es darum geht, jeden Tag des Lebens so zu begehen wie den letzten Tag im Jahre 1999, als alle das Gefühl hatten, jetzt geht die Welt unter, wir stehen kurz vor dem Jahr 2000 und jeder, der an der Kneipe vorbeikam, versuchte nach bestem Wissen und Gewissen und nach besten Kräften diese Kneipe gemeinsam mit anderen trocken zu legen. Also um dieses Thema ungefähr geht's in diesem Song hier. Les Savis Pfaff. Über 1 Live 4. Der gute Matthew Dia hat vor kurzem ein Album herausgebracht. Viele hat das überrascht mit sehr kurzen, wavigen, poppigen Tracks. Darunter auch Don and Cherry. Hier erleben wir, wie der im Original ungefähr 3 Minuten lange Titel doch auf locker über 7 remixed wird von dem Elektro-Duo Mandy. Ein Titel, den man nur ungern vorher runterzieht, denn er bekommt zum Ende erst so etwas wie Fleisch, wenn ich das so sagen kann, finde diesen Remix ganz interessant gemacht. Davor haben wir einen Typ aus Sheffield gehört, der heißt John McClure. Er bekommt in England, NME und andere Magazine ziemlich gute Kritiken für sein Album, das bei uns jetzt in 10-12 Tagen herauskommen wird. Er nennt sich Reverend and the Makers. The State of Things ist ein Album, das in den Melodien mich mehrfach so an Rave-Bands wie zum Beispiel die Stone Roses oder eben ganz stark The Charlatans erinnert, das vom Sound her aber so in die 80er Jahre geht, wenn ich so die Schlagzeugsachen da höre. Das sind so diese klatschenden, so leicht abgeschnittenen Funk-Drums, die auch so Age of Chance und solche Bands benutzt haben. Diese Kombination, zumindest habe ich sie in dieser Form rausgehört, finde ich ganz interessant. Tracks alle nur so 3-3,5 Minuten lang, also schon Richtung Pop gezielt von Reverend and the Makers. Wie gesagt, die zentrale Person dahinter ist John McClure. Gerade Matthew Dear. Und diesen Typ muss ich noch näher checken. Er ist Schotter, heißt George de Moore. Finde ihn aber sehr interessant hier mit seinem Album Boomtown Medallion. Ja, so ist das hier. Das ist hier 1Live 4 bei 1Live. Ich habe eben George de Moore gespielt, der eigentlich aus Edinburgh, Schottland stammt, mittlerweile aber in London lebt. Und dessen Elektropop, also dieser Begriff wirklich mit allergrößter Vorsicht zu benutzen, manchmal Haken schlägt, mit dem auch hartgesottene Profis nicht unbedingt rechnen. Boomtown Medallion ist ein Album, das in 10 Tagen erscheint. Hier im Hintergrund einmal mehr eine Aufnahme des Kölner Boxer Techno Labels, die belegt, dass es sich lohnt, derzeit in französischen Gewässern zu fischen nach dem Matzak, den Boxer da über MySpace aufgerissen hat. Kommt hier ein neuer Typ aus Frankreich. Sein Name ist Paul Nasca, zumindest nennt er sich so. Und er ist ganz offensichtlich Olivenbauer. Mit seinem Bruder hat er ein paar Hänge, an denen er Oliven anbaut, Ackerbau und Viehzucht. Also wenn man so will, es gab ja mal eine deutsche Punkband, die so hieß. Aber eben nicht nur das, sondern auch Techno-Musik. Schön Bass durchflutet. Hier gefällt mir gut der Titel Ekym aus der Second Round EP, jetzt auf dem Boxer-Label. Erschienen nochmal der Artistname, weil er neu ist, Paul Nasca. Ich würde gerne hier Labelmates von den eben als Remixern gehörten Mandy spielen, nämlich Booker Shade, die bald ein sogenanntes DJ Kicks Album veröffentlichen werden, inklusive einer eigenen Nummer von ihnen eben, die heißt Numbers. Die spiele ich jetzt bis Mitternacht, dann kommen die Infos und dann geht's hier weiter mit 1Live4. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir da noch ein bisschen Spaß zusammen hätten nach Mitternacht. Bis gleich. Oh, war das wieder falsch hier? So ein Scheiß. So, alles klar. Infos. Mit Sebastian Ehl um Mitternacht. Merkel fordert mehr Unterstützung für Afrika. Talabani bringt schnelleren US-Abzug aus Irak ins Gespräch. Und das Wetter bringt wieder einen schönen Tag. Bundeskanzlerin Merkel hat ihre erste große Reise durch Afrika beendet. Am Abend hob ihr Flugzeug von Liberia aus wieder in Richtung Berlin ab. Kurz vorher hatte sich Merkel für einen kompletten Schuldenerlass für Liberia stark gemacht. Aus Afrika berichtet Klaus Stecker. Unter dem Eindruck zerbombter Häuser, die zum Teil seit 15 Jahren keinen Strom mehr haben, erinnerte sie die Industrieländer an ihre Versprechungen für Afrika. Das selbstgestellte Ziel, die Entwicklungshilfe bis 2015 auf 0,7% des Bruttoinlandsproduktes aufzustocken, müsse jetzt umgesetzt werden. Merkel hatte dies zuvor auch schon in Äthiopien und Südafrika betont. Zugleich machte sie vor der Afrikanischen Union in Addis Abeba aber auch deutlich, welchen Beitrag die Afrikaner selbst zu leisten haben. Das Fundament für Entwicklung und erfolgreiche Armutsbekämpfung in Afrika liege in Afrika selbst, erklärte Merkel. Der irakische Präsident Talabani hält einen schnelleren Abzug der US-Truppen für möglich, als bisher selbst in den USA im Gespräch ist. Bis Ende des kommenden Jahres könnten mehr als 100.000 Amerikaner wieder zu Hause sein, sagte Talabani während seines Besuches in den USA. Damit würden nur rund 65.000 US-Soldaten noch länger im Land bleiben. US-Präsident Bush hatte letzten Monat einen Plan abgesegnet, nachdem bis Mitte des nächsten Jahres höchstens 30.000 Soldaten aus dem Irak abziehen sollen. Im US-Bundesstaat Wisconsin hat ein bewaffneter Mann mindestens 5 Menschen erschossen. Er soll außerdem mehrere verletzt haben. Bei dem Täter soll es sich um einen Mitarbeiter des Sheriffs handeln. Über die Hintergründe der Tat sagten die Behörden nichts, genauso wie über Medienberichte, nach denen der Täter selbst anschließend erschossen wurde. Die Opfer sind offenbar alle zwischen 17 und 20 Jahre alt. In der ersten Fußball-Bundesliga ist Bayer Leverkusen ins Mittelfeld zurückgefallen. Leverkusen verlor in Frankfurt mit 1:2. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Bayern München mit 3:0 gegen Nürnberg. 1 live. Sektorwetter. Kalt wird die Nacht mit 8 bis 4 Grad, dafür ist es klar und trocken. Der Morgen wird erstmal neblig, später wechseln sich Sonne und Wolken ab, regnen soll's nicht. Das Ganze bei 15 Grad in Gütersloh, 16 in Recklinghausen und Dormagen erreicht 17 Grad. Am Dienstag sieht's ganz ähnlich aus bei maximal 17 Grad. Stauschau. Die Autobahn 2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Porta Westfalica und Bad Eilsen nach einem Unfall noch bis in den frühen Morgen hinein gesperrt. Im Moment gibt es hier 4 Kilometer Stau und einen Ausweichtipp. Folgt ab Porta Westfalica der U1. Ja, wunderschön. Mitternacht, fast Mitternacht, kurz nach Mitternacht. Für meine Begriffe die beste Zeit, um irgendwelche Reparaturen vorzunehmen. Sei es im Haus, Glühbirne, Fernsehen, Stereoanlage, irgend so ein Scheiß. Oder aber auch hier in der Sendung. Mir ist in der letzten Sendung ein Fehler passiert. Ich möchte ihn hier korrigieren. Es passiert mir gelegentlich, dass ich etwas spiele und mich da über den Artist groß auslasse und dann sage, wir hören später noch von ihm und dann kommt nichts mehr. Es kommt einfach nichts mehr, weil ich hier im Eifer des Gefechtes gelegentlich auch schon mal bei 2-3 Tracks improvisiere und irgendwie, ja, wenn ich dann nach Hause fahre, dann merke ich, ach du dickes Al, wolltest ja noch was gespielt haben. Letzte Woche war das Up, Bustle and Out, dieses Kollektiv aus England, das ich zunächst mit einer älteren, dann aber überhaupt nicht mehr mit einer aktuellen Nummer gespielt habe. Ich will das heute nachholen. Das Up, Bustle and Out Kollektiv als Remixer. Wunderschöner Track, der heißt River of Ever-Changing Forms. Stammt von Rob Gaza. Einige von euch werden den kennen als die eine Hälfte der Thievery Corporation aus Washington. Rob Gaza veröffentlicht in Kürze sein erstes Soloalbum. Und dieser Titel daraus hier im Up, Bustle and Out Remix. So, genug der vielen Worte, hier ist er. Dreams. Du bist hier bei 1 Live 4. Ich habe gerade einen Titel aus dem Jahr 1988 gespielt. Aus meiner Sicht weit weg von irgendwie so lieblich asiatischer Beschaulichkeit, die gerne auch schon mal so ins leicht Cheesige gehen kann. Der Typ nannte sich damals Sea Cat Trance, bürgerlich Rhys Lewis, und hat mit einer ganzen Reihe von Musikern in jener Zeit, 88, etwa eine Reihe von Maxis veröffentlicht, nach meiner Erinnerung. Genia ist der Titel von Sea Cat Trance, damals auf Rough Trade erschienen, den wir gerade gehört haben. Zurück in der Gegenwart erleben wir hier Samim mit dem Heater. Thank you. 4. Das ist ein Track aus den frühen Tagen der Tempa Horsepower Productions Crew, Benny Ill und DJ Hutcher hier mit dem Highland Spring. Vorher haben wir Samim gehört, der hier auch schon mit Fuck Pony und Bareback eher tech-dubbig mit Bareback aufgetaucht ist und dem Vernehmen nach auf dem großen Sonar-Festival im Sommer mit Heater eben gehört. Mit diesem schönen Akkordeon belasteten Track riesige Erfolge gehabt haben soll, ist auch ein tolles Ding. Album kommt wohl jetzt in den nächsten Wochen. Once we're by you, to be in the one.

Skeng. Skeng. Me and Kellerman boss off the big skeng. Skeng. Skeng. Skeng. Me and Kellerman reload the big skeng. Care. Care. Care. Skeng fan with no skeng in a care. Care. Care. Care. Me and Kellerman look roll in a care. Road. Road. Road, gun in a hand and I'm in a walk with sword. Sword. Sword. Sword, shot in a face like dart in a board. Real. Real. Real. Bullets like through bumper wall with screen. Screen. Screen. Screen. Who can hear them boom I go feel? Horse say what they don't know me. See me on the roadside rolling. Like say you feel it can't roll in. Me have the machine ready for them, ready for them. No make me have to stroll in. When the big dogs roll in. You don't want see when gunshots start beat. It will be like when dog are eat try. Come and stop it, the whole lot of them. Tell you the truth, I'm not care about them. Car when me dump it, dump it, dump it, dump it, dump it, them. Me a go send back ducky for them. Man, I'm a man for a long time. I swear down, you can also live people them. Looking at my face, brother man, you don't wanna see man when we get evil then. Then. Then. Then. You don't wanna see me get evil. Evil. Evil. Evil. Worse. Worse. Worse. Shot in a face, make it send for the nurse. Worse. Worse. Worse. Shot in a face, make it send for the nurse. Nurse. Nurse. Nurse. Doctor can't fix you, send for the earth. Earth. Earth. Earth, doctor can't fix you, send for the earth. Black. Black. Black, funeral start everybody in a black. Black. Black. Black, Cooper in a suit and mama in a frock. Oh, say what you don't know me. See me on the roadside rolling. Like say you feel it can roll in. Me have the machine ready for them, ready for them. No make me have to stroll in. When the big dogs roll in. You don't want to see when gunshots start beat. It will be like when dog are eat try. Scan. Scan. Du bist ja bei 1 Live 4. Ich habe eben einen älteren Track gespielt von Benny Ill und DJ Hatcha. Highland Spring. Und ganz zu Beginn der Sendung eine Compilation des Planet Moo Labels vorgestellt, die heißt 10 Tons Heavy. Vergessen zu sagen, dass die als Doppel-CD kommt. Auf der zweiten CD gibt es einen Mix von eben DJ Hatcha. Danach kam Zombie mit dem Spliff-Dub, dann Chromestar, Mars Attack und dann einer, der in der Lage ist, die vielleicht albtraumhaftesten Tracks ever in Sachen Dubstep zu produzieren, ist Code 9, der oft so ganz merkwürdige Synthesizer-Linien so derb neben die eigentliche Harmonie setzt, melodisch, das einen frösteln will dabei. Wir haben gerade The Bark, ehemals Techno Animal, gehört, zusammen mit den MCs Killer P und Flo Dan. Einige von euch kennen die von der Roll Deep Crew. Der Titel heißt Skeng und wurde, wie gesagt, so albtraumhaft, merkwürdig schief remixed von Code 9. Ich möchte zurückkommen zum Album vom Boxcutter, das heißt Glyphic. Hier kommt mal ein Jungle Drum and Bass Track, ein Genre, dem er sich auch schon auf seinem letzten Album immer wieder zugewandt hat. Sehr schön Freestyle-mäßig daher kommt. Fantastischer Titel. Der Boxcutter Glyphic, sein neues Album, das in 10-12 Tagen etwa kommt. Imagine, ja. We're beginning a journey. Not in time, but in your mind. As we start from the top, to go to the very bottom. sun is setting. The moon is high. Because we travel by the stars. The stars never change. Thank you. Eiszeit, Ladies and Gentlemen, Icy Drum and Bass. Ich habe diesen Track, den ich überragend finde, extra hier bis zur letzten Sekunde ausklingen lassen. Er stammt von DJ Vapor und ist brandneu erschienen auf dem Label von Doc Scott, das heißt 31 Records, also 31 Records. Und dieser Titel, ich habe gerade den Namen nicht parat des Titels, weil ich das hier als sogenanntes vorab Weißmuster noch habe. Katalognummer für alle Interessierten ist die 034, also 034 und 31 Records. Das klappt und außerdem steht das auf 1live.de in den nächsten Tagen auch in der Playlist. Ich check das nämlich dann selber auch im Netz. Aber jetzt ad hoc habe ich den Track namentlich nicht. DJ Vapor. Da vorne etwas ältere Nummer, auch die sehr icy, na, da sagt es auch schon, der Titel von Ilz and Solo. Die heißt Frozen, schon ein paar Jahre alt, kam im Dom and Roland Remix. Irgendwie haben beide Tracks mich so ein bisschen animiert, sie zu spielen, eben aufgrund des. Davor gehörten nochmal dieser driftende Titel mit kräftigen Amen Breaks. Da gibt's einige von auf dem neuen Album von Boxcutter, das ich hier heute erstmals gespielt habe, wenngleich es erst in 2-2,5 Wochen rauskommt. Aber da sind so viel fantastische Sachen drauf. Ich bin sicher, dass man das echt locker hier auf die Länge von einem Monat ziehen kann. Ich möchte etwas spielen von dem Animal Collective aus New York. Animal Collective ist eine vierköpfige Band aus New York. Strawberry Jam, das neue Album, mit dem die Band am 19. Oktober unter anderem im Stadtgarten in Köln hier innerhalb des Sektors ist. Ich habe gerade Musik aus diesem Album gespielt. Es ist eine fantastische Band. Die sind sehr spannend, interessant. Ich glaube, es gibt nur wenige Bands, die derzeit in der Lage sind, so interessante Schichten anzuordnen, wie sie das in ihren Tracks tun. So ungewöhnliche Rhythmen, die, was weiß ich, als repetitiver Folk, als Minimal Music, so Steve Reich-mäßig, wie hier, wie gerade gehört, daherkommen. Da kann man kaleidoskopartig dermaßen viele Einflüsse oder Fantasien als Hörer bekommen, finde ich unglaublich. Wenngleich es sicherlich keine entspannende Musik in dem Sinne ist. Aber ohne End klappt es schon, denn spannend ist es allemal. Ich möchte mich hier an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich ausdrücklich bei dir und euch für eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich freuen, wenn du gesund, heil durch die Woche kommst, nichts verlierst, kein Fahrradgeld und so diese ganzen Sachen. Und wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Der letzte Track kommt von der britischen Band I Like Trains aus ihrem neuen Album Allergies to Lessons Learned. Alles Liebe, alles Gute, habe ich schon gesagt, ne? Bye, bye, ciao.